Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apore. In meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit schwarzen Edding aufgetragener Hinweis mit der Aufschrift Terrorist Tokai raus. Ant Fasif Toke Tukur Nalet Et. Ansonsten befindet sich hier in unmittelbarer Nähe des Fernsprechers eine mindestens 10-köpfige Bautruppe, die hier mit einem Bagger und von Hand die Pflastersteine des Fahrwegs entfernt, sowie mit einem Steinschneider Einfassungssteine für eine Verkehrsinsel schneidet. Gegenüber ist ein weiterer Bagger damit beschäftigt, einen Schacht auszuheben, wobei allerdings nicht ersichtlich ist, um was für eine Art Schacht es sich handelt. Hinter dem Bagger, der hier die Pflastersteine herausnimmt, befindet sich ein weiteres Einsatzfahrzeug vom Typ MAN, das ebenfalls eine Art Bagger hinten an der Ladefläche angebracht hat. Dieser Wagen ist allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen. Ja, ansonsten außer einem weiteren Fahrzeug mit Aufschrift Rettungsdienst, das hier in der Friedelstraße mit Warnblinklicht abgestellt ist, sowie einigen Menschen, die sich hier versuchen, über diese teilweise aufgerissenen Bürgersteige zu bewegen, hier in der Flügerstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi. Thank you.